Herzlich willkommen zur Mindset-Übung. Bitte setz dich gemütlich und entspannt hin, sodass du etwa eine halbe Stunde gut und ruhig sitzen kannst. Du kannst die Augen schließen und anfangen, deinen Atem zu verfolgen. Hierzu kannst du bewusst einatmen und ausatmen. Vielleicht beschäftigt dich noch etwas, vielleicht sind Gedanken da von Dingen, die du bis jetzt getan hast. Nimm dir einen Moment Zeit dafür und lass sie dann ganz bewusst und entschieden ziehen. Atme noch einmal tief ein und aus. Ganz bewusst bis in den Bauch hinein. Bitte schließe jetzt die Augen und stelle dir folgende Situation vor. Du triffst nach vielen Jahren einen guten Schulfreund wieder. Ihr sitzt gemeinsam in einer ruhigen Ecke eines gemütlichen Cafés. Ihr freut euch, dass ihr euch wiederseht. Nachdem ihr euch begrüßt und etwas bestellt habt, beginnt ihr über das Leben zu sprechen. Du berichtest, wie deine letzten Jahre verlaufen sind. Ihr habt euch seit den Schultagen nicht mehr gesehen und es gibt eine Menge zu erzählen. Was hat sich seitdem in deinem Leben getan? Was hast du nach der Schule gemacht? Hast du studiert oder hast du einen Beruf erlernt? Wie hast du das in Erinnerung? Welche Orte, welche Gefühle sind dir aus dieser Zeit in Erinnerung? Hast du noch Bilder im Kopf von Situationen, die du damals erlebt hast, und was verbindest du damit? Du erzählst über deine private Situation. Bist du glücklich verheiratet oder lebst du in einer erfüllten Beziehung? Gab es Scheidungen oder schwierige Beziehungsenden? Hast du Kinder? Wie ist eure Beziehung zueinander? Als nächstes erzählst du über deine finanzielle Situation. Hast du ein Haus gebaut? Und einen Baum gepflanzt. Fühlst du dich dort, wo du wohnst, wohl? Gibt es dort genügend Platz für dich und deine Bedürfnisse? Hast du gute Freunde, die dir zuhören und denen du vertrauen kannst um dich? Wie viel Raum, Zeit und Geld hattest du in den letzten Jahren, um in dich selbst zu investieren? Hast du Kurse oder Seminare besucht? Hattest du inspirierende Treffen oder Wochenendsituationen? Hast du Austauschgruppen im Alltag? Gehst du zum Sport? Welchen Hobbys und Interessen gehst du nach? Wie viel Unterstützung hast du dabei erhalten, deine eigenen Themen und Bedürfnisse wahrzunehmen? Wer hat dich unterstützt und wie sahen diese Schritte aus? Und wenn du an deine Träume denkst, welche Orte konntest du bereisen in den letzten Monaten? Wo in deinem Leben warst du schon und wo wärst du vielleicht auch gerne länger geblieben? Dein Schulfreund bedankt sich für deinen ausführlichen Bericht und lächelnd schaut er dich an und erinnert dich an die damaligen Träume und Vorstellungen, die ihr miteinander hattet. An gemeinsame Pläne, Wünsche und Träume, die ihr geschmiedet habt, als ihr nach der Schule frisch ins Berufsleben gestartet seid. Kannst du dich auch noch erinnern an die verrückten Ideen, die du damals hattest? Wolltest du vielleicht mit dem Fahrrad um die Welt fahren oder quer durch Amerika trampen? Kannst du dich an das Gefühl erinnern, an die Begeisterung, mit der ihr Pläne zusammengeschmiedet und durchgespielt habt? Wie viele von diesen Träumen hast du in deinem Leben umgesetzt? Welche Schritte bist du dafür gegangen? Was ist, wenn du dich an diese Träume zurückerinnerst? Sind sie denn noch da? Sind sie verschwunden? Oder haben sie sich verändert? Dein Schulfreund fragt dich zum Abschluss des Gespräches, ob du mit deinem Leben zufrieden bist. Und möchte von dir wissen, ob du dich in deinem Leben noch einmal so entscheiden würdest, wie du es in den letzten Jahren getan hast. Ihr verabschiedet euch voneinander, umarmt euch, verabredet euch mal wiederzusehen, bedankt euch für die schönen Gesprächssituationen. Und du kannst jetzt fühlen, was diese Impulse in dir ausgelöst haben. Erinnere dich an die Träume, die du hattest. Nimm dir Zeit, um herauszufinden, ob es noch immer die gleichen sind. Ob du davon welche erreicht hast oder auf dem Weg dorthin bist. Ob dir ganz andere Dinge jetzt vielleicht schon wichtig sind. Nimm dir Raum und Zeit, um alles, was sich in dir jetzt bewegt, sich weiter bewegen und sich verändern zu lassen. Atme weiterhin tief ein und aus. Und wenn du möchtest, kannst du anfangen, Arme und Beine ein bisschen zu bewegen. Lass die Augen einfach noch ein bisschen geschlossen, bis deine Gedankengänge abgeschlossen sind. Und dann öffne die Augen. Diese Mindset-Übung ist jetzt hiermit beendet. Sie dient dazu, dir die einzelnen Stationen deines Lebens ganz bewusst zu machen und zu schauen, wann du welche Entscheidungen getroffen hast. Dir auch klar zu machen, welche Gefühle und Emotionen damit verbunden sind. Und dir auch klar zu machen, ob das Leben, was du gerade führst, das ist, was du dir mal vorgestellt hast. Du kannst gerne diese Meditation oder Mindset-Übung noch einmal machen. Du kannst sie gerne in den nächsten Tagen mehrmals machen, wenn du möchtest.